In der Charlottenburger Praxis hatte es zu viele Mängel gegeben. Eigentlich sollte ein Grundschulkind wegen der für optimales Lernen notwendigen persönlichen Bindung in den unteren Klassen eine, maximal zwei Bezugspersonen haben. In der Praxis waren es bei den zwecks Differenzierung immer wieder wechselnden Gruppeneinteilungen aber bis zu sieben. Eigentlich sollte ein Grundschulkind ein Klassenzimmer haben, an das es sich gewöhnt und in dem es sich heimisch fühlt. Wegen der wechselnden Gruppeneinteilung fand der Unterricht aber in ständig wechselnden Räumen statt. Eigentlich sollten die leistungsstärkeren Kinder den Schwächeren und die Älteren den Jüngeren helfen. Leistungsstarke Kinder orientieren sich aber eher an anderen Leistungsstarken und haben wenig Neigung, den Schwächeren zu helfen. Ältere Kinder sagten den Jüngeren eher Lösungen vor, als dass sie ihnen Lösungen erklärten. Letztlich erfolgte die Differenzierung im Wesentlichen dadurch, dass die Kinder in Deutsch und Mathematik in Jahrgangsstufen getrennt unterrichtet wurden. Das machte die Gruppen zwar kleiner als die übliche Klassengröße, den Unterricht aber nicht besser oder schlechter, nur teurer, weil die Gruppen so klein waren. Die Kinder des ersten JÜL-Jahrgangs, die nach dem zweiten Schuljahr wieder im traditionellen Klassenverband unterrichtet wurden, waren heilfroh darüber, dass sie wieder einen Klassenlehrer als Ansprechpartner und einen Klassenraum hatten. Im Leistungsstand waren sie deutlich zurückgeblieben. Nach ihren Erfahrungen befragt, beklagten sie insbesondere, dass es immer so unruhig gewesen sei. Tatsächlich enthält der JÜL-Ansatz bereits im Kern einen Denkfehler. Schon in einer normalen Jahrgangsstufe führen vorhandene Begabungs- und Entwicklungsunterschiede zu einem sehr abgestuften Leistungsvermögen, so dass jede gute Lehrkraft seit jeher zur Differenzierung gezwungen ist. Die Leistungsstarken brauchen genügend geistige Nahrung und Anforderungen, die die Langeweile vertreiben. Die Leistungsschwächeren brauchen die gezielte Zuwendung der Lehrkraft und besonders viel Anleitung und Übung. Jahrgangsübergreifende Gruppen verschärfen diese Problematik noch. Man könnte solchen Gruppen nur gerecht werden, indem man sie nach Leistungsstufen aufteilt und unterrichtet. Das hat aber Grenzen, die durch die unterschiedliche körperliche und seelische Reife der Kinder vorgegeben werden. Die psychische und soziale Entwicklung der Kinder verläuft tendenziell harmonischer, wenn sie sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen bewegen. In Berlin wurde JÜL eingeführt, ohne dass geprüft worden war, welche Differenzierungen die Reform erlaubt, die im Unterricht nach Jahrgangsstufen nicht möglich wären. Die Mindestbedingung für JÜL wäre, dass der Leistungsstand der Kinder zu jeder Zeit präzise zu bestimmen ist und die Gruppen entsprechend zusammengestellt werden. Erstaunlicherweise aber sind die Freunde von JÜL meist auch die Feinde präziser Leistungsmessung. Die Berliner Reform wurde von politischen Kräften und der Schulverwaltung gegen die Mehrheit der Lehrer durchgesetzt. Die Meinung der Fachleute interessierte zu keiner Zeit. Darüber hinaus wurden der fragwürdigen Reform die personellen und sachlichen Voraussetzungen vorenthalten, die nach ihrer eigenen Logik nötig waren. Und nicht zuletzt wurden die Schulen bei der Umsetzung von einer abgehobenen und in Verwaltungsfragen wenig kompetenten Schulverwaltung weitgehend alleingelassen. Besonders benachteiligt waren bei JÜL die schwachen Schüler und die Spätentwickler, denn sie benötigen für das notwendige Grundvertrauen und ihre Motivation in besonderem Maße die Ruhe eines stabilen Klassenverbandes und eine feste, verlässliche Beziehung zum Klassenlehrer, die auch emotional trägt. Diese ist im komplizierten Beziehungsgefüge der JÜL-Struktur viel schwerer zu gewährleisten. Für gewöhnlich wird in der überkommenen deutschen Halbtagsschule eine Ursache für die Benachteiligung der bildungsfernen Schichten gesehen, weil es den Kindern nachmittags an Anregungen und häufig auch an Aufsicht fehlt und sie nicht ausreichend zu Hausaufgaben und Übungen angehalten beziehungsweise bei der Anfertigung nicht beaufsichtigt werden. Daher ist es vielfach üblich geworden, Hausaufgaben und nachmittägliche Übungen einzuschränken, um die Chancengleichheit zu wahren. Dieses Vorgehen erwies sich als Sackgasse. Die bildungsnäheren Schichten kümmern sich nämlich auch ohne schulische Aufforderung um den Wissens- und Leistungsstand ihrer Kinder und ziehen gegebenenfalls auch Konsequenzen in Form von Schulwechseln. Der Verzicht auf ausreichendes Üben und regelmäßige Hausaufgaben senkt daher nur den Leistungsstand der Kinder aus bildungsferneren Familien, weil deren Eltern naiv auf die Schule vertrauen oder ihr gleichgültig gegenüberstehen. Das Ergebnis ist ein immer weiteres Auseinanderklaffen der Leistungsprofile. Dem könnte durch eine nachmittägliche Hausaufgabenbetreuung entgegengewirkt werden, bei der die Kinder jene Anleitung, Übung und Zuwendung erfahren, die in den bildungsnäheren Familien die Eltern erbringen. Nur so könnte die Wirkung der unterschiedlichen sozialen Herkunft kompensiert werden. Gerade das geschieht aber in der erwähnten Grundschule in Charlottenburg nicht. Die Mitarbeiter des Hortes sehen es nämlich nicht als ihre vorrangige Aufgabe an, die Benachteiligungen der schwächeren und bildungsfernen Kinder abzubauen. Vielmehr ist die vom Hort beaufsichtigte Hausaufgabenzeit auf jeweils 10 Minuten für Deutsch und Mathematik in den Klassen 1 und 2 begrenzt. Inhaltliche und pädagogische Hilfestellung wird gar nicht gegeben. Der Rest des Nachmittags ist anderen Aktivitäten gewidmet. Außerdem beschloss die Gesamtkonferenz auf Antrag des Hortes, dass am Donnerstag gar keine Hausaufgaben aufgegeben werden. Am Freitag verzichten die meisten Lehrer ohnehin darauf. Vor allem die Eltern, deren Kinder besonders gefördert werden müssten, gehen aber davon aus, dass mit dem Hortbesuch das Thema Hausaufgaben erledigt ist. Die meisten Kinder machen jetzt weniger Hausaufgaben, als sie zuvor ohne Hortbetreuung angefertigt haben, und die Lehrer geben weniger auf. Das Ergebnis ist bedrückend. Wie an den meisten Berliner Schulen waren die Kinder an dieser Schule schon vor der Reform in Deutsch und Mathematik am Ende des 4. Schuljahres gegenüber den Lehrplänen und den bundesweiten Standards durchschnittlich um 1 Jahr zurück. Bei einem hohen Anteil war der Rückstand sogar noch größer. Seit der Einführung von JÜL vergrößert sich dieser Rückstand weiter, sofern die Eltern zu Hause nicht kompensierend eingreifen. Die in Berlin begonnene JÜL-Reform wird, so wie sie angelegt ist, dieses Strukturproblem weiter verschärfen. Es ist eben ein weiter Weg von Schlagworten, jahrgangsübergreifendes Lernen, Ganztagsbetreuung, zu einer Reform mit pädagogischem Mehrwert. Die Berliner Reformen sind ein klassisches Beispiel dafür, wie man mit mehr Ressourcen weniger erreichen kann. Sie folgen ein Stück weit der altlinken gleichmacherischen Ideologie, dass man Anforderungen so lange senkt, bis auch die Schwachen sie erfüllen können. Das vergrößert aber nur den Leistungsabstand zwischen den Kindern aus bildungsfernen und bildungsnahen Elternhäusern, denn letztere überlassen, gerade in Berlin, den Bildungserfolg ihrer Kinder nicht den Schulen.